Garten, wo die allerschönsten Blumen blühen. Küssen will ich dich dann, denn ich fühle, dass wir beide uns verstehen. Und unseren Freunden werden wir erzählen, dass wir verliebt sind. Und dann feiern wir ein schönes Fest, ein Fest, ein wunderschönes Fest. Wir wollen doch mal wieder Stimmung machen, so wie früher. Schunkeln, tanzen, springen und auch lachen, so wie früher. Hat sich auch die ganze Welt verändert, es bleibt wie es war. Die alten Lieder singt man immer wieder, weil es uns gefällt und das ist Häuschen. Was ich will, das kannst du dir schon denken. Auch in einer Zeit wie heute kann man noch sein Herz für immer schenken. Und unseren Freunden werden wir erzählen, dass wir verliebt sind. Und dann feiern wir ein schönes Fest, ein Fest, ein wunderschönes Fest. Wir wollen doch mal wieder Stimmung machen, so wie früher. Schunkeln, tanzen, springen und auch lachen, so wie früher. Hat sich auch die ganze Welt verändert, es bleibt.